Das Führerproblem genetisch betrachtet. Als Gott am ersten Wochenende die Welt besah und siehe, sie war gut, da rieb er sich vergnügt die Hände. Ihn packte eine Art von Übermut. Er blickte stolz auf seine Erde und sah Tuberkeln, Standard Oil und Waffen. Da kam aus Deutschland die Beschwerde, du hast versäumt, uns Führer zu erschaffen. Gott war bestürzt. Man kann's verstehen. Mein liebes deutsches Volk, schrieb er zurück, es muss halt ohne Führer gehen. Die Schöpfung ist vorbei. Grüß Gott, viel Glück. Nun standen wir mit ohne da, der Weltgeschichte freundlichst überlassen. Und alles, was seitdem geschah, ist ohne diesen Hinweis nicht zu fassen.